Achter Abschnitt. Welche Ereignisse werden bei Durchführung der jüdischen Weltherrschaftspläne noch kommen? Jeder Tag bringt die deutlichsten Beweise dafür, dass die Geheimleitung des Weltjudentums ihre Pläne rücksichtslos durchführen will, und zwar möglichst rasch, weil die Gefahr der Entdeckung der jüdischen Bibelfälschungen, auf denen letzten Endes das Emporkommen des Judentums beruht, täglich größer wird, und der Kreis der um den furchtbaren jüdischen Weltbetrug Wissenden täglich sich erweitert. Die Ereignisse in Deutschland, Europa und in der ganzen Welt werden sich daher in den nächsten Monaten und Jahren überstürzen. Wir sind weiter als je vom allgemeinen Frieden und von der allgemeinen Abrüstung entfernt. Die Abrüstungskonferenzen hierzu sind nur jüdisches Theaterspiel zum Einfangen der Dummen. Vielmehr stehen wir unmittelbar vor dem zweiten und noch blutigeren Teil des Weltkrieges. Wie und wann die Ereignisse kommen und aufeinander folgen, wird von der jüdischen Geheimregierung bestimmt, welche die verjudeten Völker wie Drahtpuppen im Kasperletheater tanzen und gegeneinander marschieren lässt, um selbst als lachender Dritter nach ihren Plänen deren Erbe einzuheimsen. Immerhin lässt sich aus verschiedenen Anzeigen entnehmen, dass das Trauerspiel des deutschen Volkes und damit die kommenden Weltereignisse etwa in folgender Weise sich abspielen werden. Al-Juda wird sein Ziel, das deutsche Volk um Hab und Gut zu bringen und es zum Sklaven des Judentums zu machen, noch energischer verfolgen. Während ich dieses schreibe, Anfang November 1921, steht die Mark auf etwa 2,5 Pfennig. Der Dollar kostet 310 Mark. Und Deutschland wird von Ausländern, meist Juden, mit ihren hochwertigen Zahlungsmitteln nahezu ausverkauft. Lebensmittel und Industrieprodukte erhalten unerschwingliche Preise, weil sie seltener werden. Deutsche Kartoffeln und deutsches Getreide werden von den bekannten Wucherern und Schiebern in ungeheurem Maße ins Ausland verschoben, zahlt ja der Ausländer für einen Zentner deutsche Kartoffeln mit seinem Gelde etwa nur 2 bis 3 Mark, für einen Zentner deutscher Weizen nur etliche 15 bis 20 Mark. Und unsere Kinder verhungern. Unsere halbjüdische Reichsregierung aber hat diese Ausfuhr verhindert und keine Ausfuhrbewilligung erteilt? Den Angestellten und Arbeitern wird es nachgerade unmöglich, die täglichen Lebensnotwendigkeiten zu beschaffen. Jüdische Schieber aber füllen in Menge unsere teuersten Bade- und Kurorte und führen ein sündhaftes Schlemmerleben. Höhere Lohn- und Gehaltsforderungen sollen Abhilfe bringen. Aber die Erhöhung der Gehälter und Löhne bedingt nur wiederum Vermehrung des Notenumlaufes und weiterer Valutaverschlechterung, höheren Steuerdruck und größere Teuerung und Verelendung des Volkes der Schweine, ganz nach dem Sinne des Weltjudentums. Im Dezember 1921 und Januar 1922 dürften die jüdischen Großbanken und Weltbörsen dazu übergehen, den Valutahebel auf Steigen zu stellen, den Kurs der Mark vorübergehend heraufzusetzen und Deutschland eine Auslandanleihe zu bewilligen, die es unter dem Drucke der von der jüdischen Weltregierung geschaffenen Reparationsverpflichtungen aufnehmen muss. Damit schlägt das Judentum 6 Fliegen mit einer Klappe. Die Auslandgoldanleihe wandert durch Börsenmanöver, die dem Kenner derselben nichts Überraschendes mehr bieten, in die Taschen des jüdischen Großkapitals, genauso wie unsere Industrieaktien, Staatspapiere, Gemeindeanleihen und Pfandbriefe. Die Zinsen für die Reparationsanleihe müssen durch unerträgliche Steuern aufgebracht werden, die wieder verteuernd auf die Gütererzeugung und Lebenshaltung wirken. Zur Sicherheit aber wird die jüdische Hochfinanz Verpfändung der Sachwerte aller Art, der Bergwerke, Wälder, Eisenbahnen, Bauernhöfe, Häuser und des gesamten deutschen Grund und Bodens verlangen. Und wiederum ist es der deutsche Michel, der sich vom Juden betören lässt. Die vom Judentum geleiteten Parteien, Kommunisten, unabhängige Sozialdemokratie, Mehrheitssozialisten, Demokraten und auch das christliche Zentrum folgen wie dumme Schafe seiner Weisung und verlangen Erfassung der genannten Sachwerte durch Belastung mit Goldzwangsanleihe. Der ganze deutsche Grund und Boden, unsere Wohn- und Werkstätten werden so mit Hilfe der vom Judentum an der Nase geführten Abgeordneten jenem verpfändet und zinsbar. Der deutsche Bauer ahnt nicht, welchem entsetzlichen Schicksal er entgegengeht. Noch ist er schuldenfrei und kann sich eines behäbigen Daseins erfreuen, bei den turmhohen Lebensmittelpreisen auch die Zinsen aufbringen, da er sie zum Teil auf die Verbraucher abwälzen kann. Aber wenn er die jüdischen Zwangsanleihen, also die Reparationssteuern, auf dem Puckel hat, dann wird die jüdische Hochfinanz den Valutahebel herumwerfen und Deutschland mit Auslandsgetreide und Vieh überschwemmen. Der Bauer kann nicht mehr Zinsen und Steuern und sein Gut wird um billiges Geld in die Hände des auserwählten Volkes fallen. Denn also sprach der Großrabbiner der Kabbala auf dem Judenkirchhof zu Prag: Die Landwirtschaft wird immer der größte Reichtum jenes Landes sein. Wir Juden müssen daher die großen Besitzungen uns zu erwerben trachten unter dem Vorwande, den arbeitenden Klassen zu Hilfe zu kommen. Dann wird die ganze Arbeit der christlichen Proletarier die Quelle ungeheuren Gewinnes sein für uns Juden. Der Wiener Rothschild hat heute schon in Deutsch-Österreich mehr Grund und Boden, als das Fürstentum Waldeck beträgt. Als Tagelöhner, Pächter oder moderner Leibeigener des Judentums kann der Bauer dann kärglich sein Leben fristen und sich darüber wundern, wie der seit Jahrtausenden bestimmte göttliche Weltplan gerade ihn dazu bestimmte, der Leibeigene eines hergelaufenen indischen Zigeuner- und Wuchervolkes, wollt sagen, des auserwählten heiligen Volkes Gottes zu werden, eines Gottes, den er als Inbegriff der Gerechtigkeit, der Liebe und Güte verehren soll. Aber noch mehr. Auch seine blonden, schönen Frauen und Mädchen sollen im vollsten Sinne des Wortes die Beute der Miterben und Mitregenten des Messias werden. Denn also spricht der Großrabbiner der Kabbala: Es wäre zu empfehlen, dass die Juden für ihre Maitreffen die Wahl unter den christlichen Jungfrauen treffen. Er empfiehlt auch, die christliche Ehe zu zerstören, damit die christlichen Frauen auf ihr Gebiet strömten. Und solche Verbrecher sollen nach den Lehren Russells ein Kanal des göttlichen Segens für alle Völker sein? Welch eine Gotteslästerung!